Lenora, mein Täubchen, mein Herzenstrompet, mein Kanone, Heerpauke und meine Musket. Hör mich, du goldnes Liebchen fein, in deinen stillen Kämmerlein. Lenora steht stets auf der Wacht, hat auf Liebesparole und Runde wohl Acht. Dein Bild macht immer da die Rund, Lenora ruf ich jede Stund. Mein Herzenstornister ist voll stets von dir, deine Blicke, die liegen bei mir im Quartier, und bei sich die Patrone ab, dünkt mich, dass ich ein Kuss dir gab. Kommando und Ordre bist du mir allein, ja, mein Rechtsum, mein Linksum, Kommis, Brot und Wein, wird kommandiert Gewehr beim Fuß, denk ich, du rufst die Peer ein Kuss. Deine Augen, sie blitzen wie eine Batterie, ach, wie Bomb und Granaten blessieren auch sie. So schwarz wie Pulver ist dein Haar, wie Zelttuch weiß dein Händchenpaar. Ja, du bist die Lunte, ich bin die Kanon, hab doch Mitleid, mein Engel, und gib mir Pardon. Kommandiere, schwenkt euch ein.